Mädchen, sieh, süßes Mädchen, wann gehen wir beide aus? Ich will sehr brav sein, brav wie ein Schaf sein, Punkt, 12 sind sie zu Haus. Ob im Kino oder im Theater, ich pass auf sie auch so wie ein Vater. Ach, Fräulein Gretchen, sieh, süßes Mädchen, wann gehen wir endlich aus?